Obendrein träumte Celado zum Beispiel von Begräbnisfonds für die Unglücklichen, die beim Graben der U-Bahn-Schächte starben. Nur wenige Jahre zuvor waren 9 größtenteils italienische Arbeiter unter der 195th Street bei einer Explosion umgekommen. Die Stadt hatte sie aufs Leichenboot geladen und in anonymen Gräbern auf Hart Island begraben. Auch Genossenschaftsbanken, Wohlfahrtsgesellschaften und Stipendien waren geplant. Doch nun drohte die Black Hand, Celado zu ermorden. Wie sollte er seinem Volk auf die Beine helfen, wenn diese Mörder auf all seine Träume spuckten? Celado und sein Freund Joseph Petrosino gehörten zur Avantgarde derer, die bestrebt waren, den Ruf der Italiener wiederherzustellen. Zu ihren idealistischen Mitstreitern in New York zählte auch ein junger Anwalt namens Gino Speranza. Speranza hatte 1901 die Gesellschaft zum Schutz italienischer Einwanderer gegründet, um Neuankömmlingen zu helfen, aber auch um dem Widerstand gegen ihr Kommen zu begegnen. Man hört heutzutage viel über das Integrationsproblem, schrieb er. Redner, Staatsmänner, Zeitungen und Zeitschriften lassen keine Gelegenheit aus, über die fremde Gefahr zu sprechen, die von einem Zustrom von Einwanderern ausgeht, die sich nicht an die Grundlagen und Institutionen der Republik anpassen. Speranza und seine Freiwilligen erwarteten die Neuankömmlinge auf Ellis Island und schirmten sie von den Runners ab, die sie zu überteuerten Unterkünften und ausbeuterische Arbeit lotsen sollten. Er wagte sich in die Arbeitslager West Virginias, wo italienische Arbeiter hinter vorgehaltener Hand von Peitsche und Prügelstrafe erzählten. Zu diesen Gelegenheiten trug er stets feinen Zwirn, sowohl um den Respekt der Arbeiter zu gewinnen, als auch um Schikanen der Aufseher abzuwehren. »Ich bin in Arbeitslagern im Süden gewesen, wo meine Landsleute von bewaffneten Wachen zur Arbeit gezwungen wurden«, schrieb er. Ich sprach mit welchen, die man an ein Maultier band und wie Sklaven zur Arbeit peitschte. Andere trugen die Spuren brutaler Misshandlungen durch grausame Vorarbeiter, geduldet von deren Chefs. Und doch hielt man eben diesen Männern vor, sie seien nicht ausreichend dankbar für die Freiheit, die ihre neue Heimat ihnen bot. »Was sollen diese Fremden«, schrieb Speranza, »sich unter amerikanischer Freiheit vorstellen?« In Brooklyn war derweil ein ungestümer Staatsanwalt namens Francis Corrao dabei, sich in den Apparat der örtlichen Demokraten einzuklinken. Als jüngster italienischer Anwalt, der je in Brooklyn praktiziert hatte, war der lebensfrohe, kämpferische Corrao ein Pionier, der sich für sich und seinesgleichen Akzeptanz und Einfluss wünschte. Zuerst aber, das war ihm klar, musste die Black Hand bezwungen werden. Corraos Bruder Charlie gehörte zum Italian Squad und war bekannt für seine brillanten Tarnungen. Der Anwalt machte sich dafür stark, dass die Staatsanwaltschaft Brooklyn einen italienischen Ankläger einstellte. Wer wäre schließlich besser geeignet, die Black Hand zu verfolgen, als einer, der sowohl ihre Sprache als auch ihre Kultur verstand? Am 2. April 1907 bekam schließlich Corrao selbst die mit $5.000 gut dotierte Stelle. Ein weiterer Meilenstein für die Italiener. Francis malte sich aus, wie er mit seinem Bruder und dem Squad den Abschaum Siziliens für lange Zeit hinter Schloss und Riegel brachte und seine Landsleute erlöste. Petrosino und seine Männer würden die Übeltäter festnehmen, Corrao würde sie anklagen. All diese Männer lebten in New York und verkehrten in denselben Kreisen. Doch Petrosino stand von allen am stärksten im Rampenlicht und hatte vermutlich auch den größten Einfluss. Allerdings wusste der Detective, dass sogar seine Macht massiv beschränkt war. Er nahm scharenweise Mitglieder der Black Hand fest, konnte aber weder die zuständigen Behörden in Manhattan und Washington dazu bewegen, voll in den Krieg mit einzusteigen, noch die Italiener dazu bringen, in ausreichender Anzahl auszusagen. Wie sollten die Italo-Amerikaner ihre Lage verbessern, wenn ihre Unterdrücker selbst einen Vincenzo Celado als Geisel hielten? Diese Frage stellte der Detective sich immer wieder. Wie motiviert man einen Widerstand?